Obwohl die Sioux sich alle Mühe gegeben hatten, ihre Spuren zu verwischen und ihre erwarteten Verfolger zu täuschen, Winnetous Führung brachte uns nach beschwerlichem Ritt in ihre Nähe. Gemeinsam mit ihm beschlich ich das Lager der Roten. Wir konnten feststellen, dass die Bewohner von Held of Settlement an Händen und Füßen gefesselt und unter starker Bewachung in einem Abgrund lagen, der mindestens 40 Meter tief und demnach nur zu erreichen war, wenn alle verfügbaren Lassos aneinander geknüpft wurden. Sicher gab es noch einen anderen Zugang, aber der wurde bestimmt so gut bewacht, dass wir nur schwere Verluste gehabt hätten, wenn wir versuchen wollten, auf diesem Wege zu den Gefangenen vorzudringen. Zunächst mussten wir warten, bis die Nacht hereinbrach. Winnetou wählte 20 der gewandtesten Männer aus, die uns begleiten sollten. Einige blieben bei den Pferden zurück, und zwei sollten nach unserem Fortgang in einem Bogen um den Berg herum nach Osten reiten, um weit draußen auf der Prärie einige Feuer anzuzünden und dann schleunigst zurückzukommen. Durch diese Feuer wollte Winnetou die Aufmerksamkeit der indianischen Wächter von uns ablenken. Nach diesen Anordnungen hatte mein roter Bruder den Lagerplatz verlassen. Ich wusste, dass ihn irgendetwas bedrückte, und ich glaubte, das Recht und sogar die Pflicht zu haben, ihm zu folgen und mit ihm zu sprechen. Ich fand ihn am Saum des Waldes an einen Baum gelehnt. Starr blickte er in die abendlichen Wolken, die im letzten Ablassen waren. Ohne sich umzuwenden, sagte er: Mein Bruder Charlie kommt, um nach seinem Freund zu sehen. Er tut recht daran. Denn bald wird er vergeblich nach ihm ausschauen. Liegen Schatten auf dem Gemüt meines Bruders Winnetou? Er muss sie verjagen. Kannst du die Schatten verjagen, die die Finsternis bringen? Nein, aber das Licht kommt am Morgen wieder und ein neuer Tag bricht an. Nicht für Winnetou. Die nächste Morgenröte wird ihm nicht mehr lachen. Mein lieber Winnetou, du bist der gewaltigste Krieger deines Stammes. Aber doch auch nur ein Mensch. Du bist müde geworden. Allzu viel hast du in letzter Zeit für uns getan, ohne dir Ruhe zu gönnen. Das drückt die Seele nieder und schwächt das Selbstvertrauen. Mein Bruder mag sich ausruhen. Bei den Männern, die hier unten am Berg bleiben. Das sagt mein Bruder Charlie nicht im Ernst. Doch, es genügt, wenn ich allein die Angreifer führe. Winnetou soll nicht dabei sein? Soll man sagen, der Häuptling der Apachen habe den Tod gefürchtet? Nein. Nein, sprich nicht davon, dass ich zurückbleiben soll. Winnetou müsste sich selbst verachten. Lass dich noch einmal bitten, mein Bruder. Sei nicht böse, Charlie, aber es ist nichts mehr darüber zu sprechen. Etwas anderes möchte ich dir sagen. Oft standen wir dem Tod gegenüber. Und mein Bruder war stets auf ihn vorbereitet. Er hat für Winnetou in sein Notizbuch eingeschrieben, was geschehen soll, wenn er im Kampf fällt. Der Apache soll dann das Buch nehmen und die Einträge lesen und ausführen. Das wird von den Bleichgesichtern ein Testament genannt. Winnetou hat auch ein Testament gemacht. Willst du der Vollstrecker sein? Es soll mir eine heilige Pflicht sein, deinen letzten Willen auszuführen. Ich danke dir. Wenn ich gestorben bin, so suche das Grab meines Vaters auf. Grabe genau an der Westseite und du wirst das Testament deines Winnetou finden, der dann nicht mehr bei dir ist. Darin sind meine Wünsche aufgezeichnet und du wirst sie erfüllen. Ich danke dir dafür. Und nun sind wir fertig. Die Zeit zum Angriff ist gekommen. Winnetou wird den Kampf nicht überleben. Lass uns Abschied nehmen, mein lieber, lieber Charlie. Der gute Manitou mag dir vergelten, dass du deinem Bruder so viel gewesen bist. Winnetous Herz fühlt mehr, als er mit Worten sagen kann. Begrabe mich in den Groß-Ventre-Bergen am Ufer des Metzer Creek, auf meinem Pferd und mit allen meinen Waffen, auch mit meiner Silberbüchse. Und wenn du dann zu den Menschen zurückgekehrt bist, von denen keiner dich so lieben wird, wie ich dich liebe, so denke zuweilen an deinen Bruder Winnetou, der dich jetzt segnet, weil du ihm ein Segen warst. Er, der Indianer, legte mir die Hände aufs Haupt. Ich kann euch sagen, mir war verdammt merkwürdig zumute. Nach einer festen Umarmung machte er sich von mir los und schritt davon. Wortlos folgte ich ihm. Danach gab es nichts mehr zu sagen. Inzwischen war es völlig dunkel geworden. Einer nach dem anderen kletterte den Berg hinauf und arbeitete sich vorsichtig bis an den Rand des Kraters vor, auf dessen Grund ein mächtiges Feuer brannte, bei dessen Schein wir die Gefangenen und ihre Wächter sehen konnten. Kein Wort, kein Laut drang herauf zu uns. Zunächst befestigten wir das lange Lederseil an einem Steinblock. Es würde bestimmt bis zum Grund des Kessels reichen. Dann warteten wir auf das Erscheinen der Feuer in der Prärie. Nicht lange, so zeigten sich im Osten nacheinander 3, 4, 5 Flammen, wie Lagerfeuer. Nach kurzer Zeit erschien unten im Kessel ein Indianer, der den anderen Wächtern einige Worte sagte. Die erhoben sich sofort und verschwanden durch eine Felsspalte, um die Feuer zu betrachten. Jetzt war es Zeit für uns. Der Häuptling der Apachen ist der Anführer. Er steigt zuerst hinunter. Mein Bruder kommt hinter ihm. Ja, Winnetou. Nicht mehr als 4 Männer gleichzeitig an das Seil. Leise. Gut. Ah, Malaka! Ah, Malaka!